1. Daraufhin zogen alle Israeliten aus, und die gesamte Gemeinschaft versammelte sich wie ein einziger Mann vor dem Herrn in Mizpah, wobei das Gebiet von Dan bis Beersheba sowie das Land Gilead vertreten war. 2. Die Anführer des gesamten Volks und Elstam Israels nehmen und diese Versammlung des Gottesvolks teil, die insgesamt 400.000 mit Schwerten bewaffnet Fusseldaten umfasst. 3. Waren die Benjaminiten erfuhren, dass die Israeliten nach Mizpah gezogen waren, forderten die Versammelten Stamm ein Genau Erklärung darüber, wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte. 4. Der Levit, dessen Frau ermordet worden war, berichtete daraufhin, dass gemeinsam mit seiner Nebenfrau nach Gibeah im Gebiet von Benjamin gekommen sei, dort zu übernachten. 5. Erklärt, dass die Bürger von Gibeah in Nacht's Feindslig bedrängt und das Haus umstellt hatten, wobei sie beabsichtigten, in zu töten und seine Frau so schwer misshandelten, dass sie starb. 6. Daraufhin habe den Leichnam seiner Frau zerstückelt und teil davon in Algebiet Israels gesandt, auf Diocese Beispielos verbrechen und die Schandtat aufmerksam zu machen. 7. Forderte die anwesenden Israeliten auf, die Situation gemeinsam zu bewerten und eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. 8. Das gesamte Volk hab sich wie ein Mann und erklärt entschlossen, dass niemand in sein Zelt zurückkehren oder sein Haus auf such ein Wort, bever die Angelegenheit geklärt sei. 9. Sie beschlossen, gegen die Stadt Gibeah vorzugehen, wobei sie durch das Los entscheiden wollten, wer den Angriff beginnen sollte. 10. Aus allen Stammen Israels wollten sie einen bestimmten Präsenzsatz der Männer aus, für die Verpflegung des Heeres zu sorgen, damit die übrigen Truppen die Schandtat in Gibeah bestrafen konnten. 11. So vereinigten sich alle Männer Israels als ein geschlossener Bund gegen die Stadt Gibeah. 12. Die Stamm Israels sandten Zunachs Boten durch das gesamte Gebiet von Benjamin und fragten, wie ein solch schlimmes Verbrechen in ihrer Mitte geschehen konnte. 13. Sie verlangten die Heeresgabe der verantwortlichen Männer aus Gibeah zur Hinrichtung, doch die Benjaminiten ignorierten die Forderung ihrer israelitischen Brüder. 14. Stattdessen sammelten sich die Benjaminiten aus ihren verschiedenen Instädten in Gibeah, gegen die übrigen Israeliten in den Kampf zu ziehen. 15. An jenem Tag sollten die Benjaminiten 26.000 bewaffnet Männer aus ihren Städten, zusätzlich zu den 700 Auserlesen in Kriegen, die direkt in Gibeah ansässig waren. 16. Unter diesen Truppen befanden sich 700 linkshandige Leitsoldaten, die so präzis mit der Steinschleuder umgehen konnten, dass sie ihr's Jell niemals verfehlten. 17. Das hier der übrigen Israeliten best und one den Stamm Benjamin aus 400.000 kampferprobten Mannen, die all mit Schwerten bewaffnet waren. 18. Die Israeliten begaben sich nach Bethel, Gott zu befreien, welcher Stamm zu ist gegen Benjamin kampfen sollte, woraufhin der Herr den Stamm Judah benannte. 19. Nächsten Morgen brachen die Israeliten auf und schlugen ihr Lager in der Nahe von Gibeah auf. 20. Die Männer Israels rückten aus, gegen Benjamin zu kämpfen, und stellten sich in Schlachtordnung vor der Stadt Gibeah auf. 21. Doch die Benjaminiten unternahmen einen Ausfall aus Gibeah und tötten an diesem ersten Tag 22.000 israelitisch Soldaten. 22. Trotz dieses Rückschlags ermutigten sich die Männer Israels gegenseitig und nahmen an derselben Stelle wie am Vortag ernüt ihre Schlachtordnung ein. 23. Zuvor waren sie jedoch nach Bethel hinaufgezogen, bis zum Abend vor dem Herrn zu weinen und in zu fragen, ob sie den Kampf gegen ihre Brüder fortsetzen sollten. 24. Als die Israeliten am zweiten Tag ernüt gegen die Benjaminiten berückten, kam es zur nächsten Konfrontation. 25. Orchen diesem Tag zogen die Benjaminiten aus Gibeah entgegen und tötten weitere 18.000 bewaffnet Männer aus den Rehen Israels. 26. Daraufhin begab sich das gesamte Volk Israel ernüt nach Bethel, wo sie weinen vor dem Herrn. Verwalten, bis zum Abend fasteten und brande soe Friedensopfer darbrachten. 27. Da sich die Bundeslade Gott zu Gina Zeit in Bethel befand, befragten die Israeliten den Herrn Ernut nach seinem Willen. 28. Peinhas, der Enkel Aarons, versa dort den Dienst, als das Volk fragte, ob sie den Kampf bin den oder fortsetzen sollten, der Herr antwortet, sie sollten orsehen, die ihnen am nächsten Tag den Sieg schenken word. 29. Daraufhin legten die Israeliten rund um die Stadt Gibeah Truppen in einen Hinterhalt. 30. Am dritten Tag rückten sie ernüt gegen die Benjaminiten vor und stellten sich y bei den Vorinschgangen in Mailen vor Gibeah auf. 31. Die Benjaminiten zogen ihnen entgegen und ließen sich von der Stadt weglocken, wo bei sie begannen, auf den Strassen nach Bethel und Gibeah etwa 30 Israeliten zu toten. 32. In der Anami, sie werden die Israeliten y zuvor besiegen, verfolgten sie dies, waren die Israeliten planmassig flohen, die Gegner von der Stadt wegzulaken. 33. Plötzlich verließen die Hauptstreitkräfte Israels ihre Position in bei Baal-Tamar, waren gleichzeitig der Hinterhalt westlich von Gibeah aus seinem Versteck Herverbrack. 34. Zentausend Orzelisen Manner aus Gans Israel Griffin Gibeiren, woraufhin ein heftiger Kampf in Branti, bei dem die Benjaminiten das Drohend Unheil noch nicht erkannten. 35. Der Herr schenkte Israel den Sieg über Benjamin, so dass die Israeliten an jenem Tag 25.100 bewaffnet Manner des Gegners toten. 36. Erst als die Benjaminiten ihre schwere Niederlage sahen, begriffen sie die Lage, waren die Israeliten ihnen zunächst Raum gegeben hatten, weil sie auf den Erfolg ihres Hinterhalts vertrauten. 37. Die Männer im Hinterhalt stürmten plötzlich gegen Gibeah vor und tobten alle Einwohner der Stadt mit dem Schwert. 38. Es war vereinbar worden, dass der Hinterhalt als Signal für das Hauptthier ein groß Rauchwerk aus der Stadt aufsteigen lassen sollte. 39. Als die Israeliten sich im Kampf scheinbar zu Ruxogen und Benjamin bereits etwa 30 Männer getotet hat, glaubten die Benjaminiten falschlicherweisen einen ernüten Sieg. 40. Doch in diesem Moment stieg die Rauchwerk als Signal aus der Stadt auf, und als die Benjaminiten zurückblickten, sahen sie ihre gesamte Stadt in Flammen stehen. 41. Nun wendeten sich die Israeliten zum Gegenangriff, was bei den Benjaminiten Panik auslost, da sie erkannten, dass Untergang unmittelbar bevorstand. 42. Sie versuchten, in Richtung der Wüste zu fliehen, werden jedoch von den israelitischen Truppen eingeholt und vernichtet. 43. Die Israeliten umzingelten die Benjaminiten, verfolgten sie one Unterlass und schlugen sie schließlich im Osten von Gibeah nieder. 44. Insgesamt fielen 18.000 der tapfersten Krieger Benjamins in diesem Gefecht. 45. Die übrig blieben in Flohen zum Felsenrimmon in der Wust, doch auf dem Weg dorthin toten die Israeliten weitere 5.000 Männer und späten noch einmal 2.000 bei Gideon. 46. Die Gesamtzahl der an diesem Tag gefallen in Benjaminitischen Krieger belief sich auf 25.000 Tapfer Männer. 47. Und 600 Männer erreichten den Felsenrimmon in der Wust, wo sie sich für via Monate verbargen. 48. Die Israeliten kehrten daraufhin in das Gebiet von Benjamin Zurück und zerstörten systematisch Elstadt, Tokten die verbliebenen Menschen soe das wie und Branten als Nieder.